1. We her den y dispenstigen sonen, sprich der Herr, die plane schmieden, die nicht von mir stammen, und bundnis schließen, die nicht meinem willen entsprechen, wo dech sie sundi auf sundi hoffen. 2. Sie machen sich auf den weg nach Ägypten, one mich zu befragen im Schutz beim Pharao zu suchen und im Schatten Ägypten Zuflucht zu finden. 3. Dr. Schutz des Pharao wird euch zur Enttäuschung gereichen und die Zuflucht im Schatten Ägyptens wird euch Schmack bringen. 4. Obwohl sein beim ten in Zoen sind und sein Boten bis nach Hans gelangen, wird dies nichts andern. 5. Al wer den Enttäusch sein über ein Volk, das ihnen keinen Nutzen bringt, das weder Hilf noch Vorteil bietet, sondern lediglich Enttäuschung und Schande. 6. Dies ist ein Botschaft über die Tier des Südens, durch ein Land wollen not und Angst, wo Lohen, Otten und Fliegen drachen leben, schleppen sie ihr Reichtümer auf Eseln und ihr Scharzer auf Kamelen zu einem Volk, das ihnen nicht helfen wird. 7. Den Ägyptens Hilf ist vergeblich und nutzlos, die Schalb nen ichs, Großmaul, das nichts tat. 8. Ger nun und Tribe dies auf ein Tafel vor ihnen und holte es in einem Butchfest, damit es für die Zukunft als Uiges Junis dient. 9. Dennis ist ein widespenstiges Volk, Verlegen son, die Wei sung des Herrn nicht horen wollen. 10. Sie befehlen den Sahern, sollt nicht sehen, und den Propheten, sollt uns nicht die Wahrheit weisagen. Sagt uns Angenehms, weisart uns Torschungen, 11. Sie sagen, weicht vom Wege B, verlas den Fad. Last uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe, 12. Darum hat der Heilige Israels gesprochen, weil er Diocese wird verworfen und auf Verkehrtheit und Falschheit vertraut und euch darauf gestutzt hat, 13. Die Schalb wird euch dies missetat wie ein drohender Riss in einer hohen Mauer sein, der plötzlich und unerwartet zum Einsturz führt. 14. Sie wird zerschmettert, wie man einen Tapferkrug zerschmettert, der Skonungslos in Stuck geschlagen wird, so dass kein Scherb übrig bleibt, mit der Mann Kollen aus dem Feuer scharen oder Wasser aus der Zistern schopfen konnte. 15. Denn der Herr, der Heilige Israels, hat gesprochen, in Umkehr und Ruhe legt ihr Heil, in Still und Vertrauen your Storkwaber wolltet nicht. 16. Stat dessen sagtet nein, wo wollen auf Rossende hinfliegen, die Schalb sollt fliehen. Und, wo wollen auf schnellen Förden reiten, die Schalb werden your Verfolge schnell sein. 17. Tausend von euch werden vor dem Kriegsruf eins einzigen fliehen und vor dem Kriegsruf von fünf Luten, bis ihr Rest so klein ist wie ein Mast auf dem Berggipfel oder ein Banner auf einem Hügel. 18. Denk wartet der Herr darauf, euch nadig zu sein, und a word sich erheben am sich ihr zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Glücklich sind all, die auf in War 10. 19. J.A. Du Vogue, das auf dem Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. A word die arguis nadig sein, wenn du schreist, so bald es hort, word dich erhoren. 20. Und obwohl der Herr euch brot der not und wasser der Drangsel geben word, werden sich your Lehrer nicht mehr verbergen, sondern your organ werden bestandig your Lehrer erblicken. 21. Your Ohren werden hinter euch den Ruf vernehmen, das ist der Weg, get in, wenn nach rechts oder links abbiegt. 22. Dann werdet ihr mit Silber besklagen in Gotzen und ihr mit Gold besogen in Gusbilder werden reinigen. A wordet sie y etwas ekelhaftes wegwerfen und zu ihnen sagen, hinaus, 23. A word regen für your sart spenden, mit der den Acker besat, und das get raid, das der Acker tragt, word saftvoll und reichlich sein. Euer werden genem tag auf wei ten weiden grassen. 24. Die Ochsen und Esel, die den Acker bearbeiten, werden gesalzins mischwerte fressen, das mit schaufel und gable jiren it word. 25. Auf allen hohen Bergen und auf allen hochragenden Hügeln wird es bekund was Strom geben, Tag des großen Mordens, wenn. Die Term fallen. 26. Das Licht des Monds wird dem Licht der Sun gleichen, und das Licht der Sun wird siebenfach sein, why das Licht von sieben Tagen, wenn der Herr den Schaden seines Volks verbindet und die ihm geschlagen in Wunden heilt. 27. Sie, der Name des Herrn kommt aus der Fern, sein Sohn lodet, und schwer Rauchwolken stagen auf. Sein Lippen schaumen vor grim, sein Zunge gleicht verzehrendem Feuer. 28. Sein Horch ist wie ein überschwemmender Strom, der Bisen den Hals reicht, die Wolke in der Schwinge des Verderbens zu schütteln und einen irreführenden Zaum und die Kinnbacken der Nationen zu legen. 29. A word it leader singen wie in der Nacht der Festway und freudig gestimmt sein, wie Pilger, die unter Flotenspiel auf den Berg des Herrn kommen, zum Felsen Israels. 30. Der Herr las sein majestatisch Stimme schalen und seit das Herr Rabfahren seins Arms mit tobendem Zorn und der Flamme verzehrenden Feuers, begleitet von Sturm, Wetter und Hagelsteinen. 31. Den vor dem Donner des Herrn Soliser erschrecken, wenn mit dem Stock schlagt. 32. Suf der Stab des Verhängnisses niederfahrt, den der Herr Officer senden Word, sollen Pauken und Zithen erklingen, und mit rastlos geschwungene Handwörde gegen SIE kämpfen. 33. Den bereits ist ein Tofet vorbereitet, auch für den König ist es bereitet. Tief und breit ist sein Holzstoss, Feuer und Holz sind in Mensch die. Der Odem des Herrn, gleich einem Schwefelstrom, setzt es in Brand.